Kundgabe 1885. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.04.1941. Neue Lebensführung nach der Katastrophe. Unmöglich erscheint es den Menschen, dass sich eine Naturkatastrophe so auswirken könnte, dass die Menschen gezwungen sind zu einer völlig neuen Lebensführung. Und sie stehen doch unmittelbar davor. Es wird diese Umänderung des Lebens so manchem unsagbar schwerfallen. Denn welche irdische Tätigkeit er auch verrichtet, sie wird mit Hindernissen jeglicher Art verbunden sein. Und es wird übergroße Liebe und Geduld erfordern, um sie nun ausführen zu können. Und doch wird ein jeder seine irdische Tätigkeit verdoppeln müssen. Denn es wird viel gefordert werden von denen, die durch ihre Hände Arbeit sich aus dem unvorstellbaren Chaos herausarbeiten. Es kennen diese Menschen die Liebe. Sie sind hilfsbereit und suchen nun die rechte Gelegenheit, um ihre Kraft voll und ganz auszunützen im Dienst dessen, der alles Leid über die Menschen sendet, der aber auch das Leid von den Menschen nehmen kann, so er es will. Und darum wird Gott jenen Menschen mit seiner Hilfe zur Seite stehen, so ihnen die Last untragbar erscheint. Doch es wird nur ein kleiner Teil der Menschheit vollgläubig sein und die göttliche Stimme erkennen. Der vollgläubige Mensch sieht in dem Naturgeschehen nur die Bestätigung der von oben gegebenen Schriften. So wie die große Naturkatastrophe ihre Anzeichen voraussendet, ist er doppelt bedacht, sich zu formen nach dem Willen Gottes und zu beten. Denn ihm sagt es die innere Stimme, wenn die Zeit gekommen ist. Er sieht sich vor große Aufgaben gestellt, doch es muss der Mensch abgeschlossen haben mit allem, was sein Herz noch erfreut hat. Dann wird ihm die Naturkatastrophe keinen nennenswerten Schaden anrichten. Denn ihr Zweck ist, dass der Mensch lerne, sich zu trennen von irdischen Gütern. Wer freiwillig Letztere hingibt, wird wieder von Gott empfangen, was er zu seinem Leben nötig hat. Amen.